Schritt C, Übung 15. Ich sitze im Sessel und sehe fern. Das Gemüse sieht gut aus. Meistens trinke ich morgens ein Glas Orangensaft. Eine Tasse heiße Schokolade mit Sahne, bitte. Seid ein bisschen leiser. Der Satz ist auf Seite 7.